Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Abend ein festes, heute Nacht ein festes Thema, aber ein sehr spezielles Thema. Das Thema heißt Reich und Unglücklich. Ich möchte mich mit Menschen unterhalten, die reich sind und unglücklich. Aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht, weil sie krank sind, weil sie einsam sind, weil das Geld sie aus irgendwelchen Anlässen unglücklich gemacht hat. Wie auch immer. Also mit solchen Leuten möchte ich gerne reden, die aber auch wirklich dicke Kohle haben und schwer reich sind. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, oder wir wissen nicht, ob es genügend reiche, unglückliche Menschen gibt, um die Sendung hier zu füllen und ob es auch genügend gibt, die dann bei uns hier auch durchkommen bei den Telefonaten. Wir versuchen das mal und wenn es nicht klappt, wenn nicht ausreichend Leute da sind, die reich und unglücklich sind, machen wir das Talkradio, machen wir die Show ganz einfach auf als freie Themennacht und dann können wir auch über alles reden. Wir versuchen das mal mit reich und unglücklich. Und ich bin gespannt auf Lea. Und Lea ist 17 Jahre alt. 17 Jahre ist alt. Hallo. Hallo. Lea, reich? Ja, also meine Eltern sind ziemlich reich. Was heißt denn das? Wie reich sind die denn? Also ich weiß nicht genau, wie viel die, also da beschäftige ich mich nicht so viel mit, aber ich kriege allein schon Taschengeld 400 Mark. In der Woche? Monat. Im Monat. Ja. Ja, das ist schon ganz, ganz ordentlich. Ja. Ja. Ist dein Vater, was macht er vom Beruf? Ist er Fabrikant, ist er Arzt oder? Nee, mein Vater ist Professor. Mhm. Und meine Mutter ist Augenärztin. Oh ja, da kommt natürlich einige Kohle zusammen. Ja. Hat wahrscheinlich ein schickes Haus irgendwie. Ja, mit Pool und alles und Partykeller und. Aha. Und wahrscheinlich auch noch irgendwo ein schickes Ferienhaus? Ja. Wo? In Frankreich. In Frankreich. Also es mangelt an nichts. Ihr habt auch mehrere Autos sicherlich, ne? Bitte? Ihr habt mehrere Autos sicherlich auch. Ja. Und du kannst dir doch eine ganze Menge leisten von dem Taschengeld und kriegst zusätzlich sicher auch ab und zu mal fette Geschenke, oder? Ja. So, jetzt könnte man eigentlich denken, so als 17-jähriges Mädel, dass du da ganz glücklich mit bist. Ja, aber also ich habe keine richtige Freunde, weil mir kommt so vor, dass ich irgendwie meine Freunde nur mit Geld kaufe. Mhm. Weil wenn alle irgendwie, sie fragen mich, wenn ich auch Geld leihe, dann sagen sie, ach, du hast ja so viel Geld, dann kannst du mir ja schenken. Und das machen sie, leihen sie zum Beispiel auch am meisten von mir. Aha, aber hast du nicht, ich meine, es gibt ja nur viele Leute, die sehr viel Kohle haben und die haben auch Jugend, die haben auch Kinder und die jugendlich sind. Hast du keine Freunde, keinen Freundeskreis oder Freunde, Bekannte, deren Eltern auch sehr wohlhabend sind? Nee, ja, normal, aber halt nicht so wie wir. Ja. Du gehst noch zur Schule? Ja. Ja. Und das sind alles Leute, die eigentlich ärmer sind als ihr. Ja, schon. Mhm. Also wir sind ziemlich reich. Und also wenn ich bedenke, ich würde lieber viele Freunde haben, also mehr Freunde haben als irgendwie nur so, irgendwie nur mit dem Geld, dass ich. Jetzt ist ja die Frage, wie kommt das? Lass uns das mal genau noch mal ein bisschen durchleuchten. Die wissen, dass ihr viel Kohle habt, eure Familie. Ja. Die kriegen vielleicht auch mit, dass du viel Geld schon in Händen hast, als Taschengeld. Ja. Aber warum entstehen keine Freundschaften? Was ist der wirkliche Hintergrund? Ja, habe ich mich auch schon oft gefragt, aber ich weiß es auch nicht. Hattest du denn noch nie eine beste Freundin oder mal einen richtig guten Kumpel so an deiner Seite? Nee. Noch nie? Und wie ist es mit Jungs? Verliebt schon mal gewesen? Bitte? Schon mal verliebt gewesen? Ja, schon, aber irgendwie kriege ich auch keinen ab. So. Also auch noch nicht richtig groß was mit Jungs gelaufen? Nee. Und du hast die These, dass die abgeschreckt sind wegen eures Geldes? Ja, aber ja, ich weiß es nicht. Eigentlich muss es ja gut sein, weil wir einfach auch dann auch schöne Sachen unternehmen können, weil wir so viel Geld haben, aber ja, meine Cousinen oder so, die sind doch alle eifersüchtig, weil ich so viel Geld habe und auch meine Freundin, ja, die sind doch so Bonzen und Aber ich habe ja fast so ein bisschen die Überlegung, Lea, oder die These, dass das nicht allein wegen des Geldes ist. Sondern ja, vielleicht muss auch schon an mir liegen. Ja, es muss irgendwie auch ein bisschen an dir liegen, dass du irgendwas falsch machst. Ist jetzt schwer für mich, nach ein paar Minuten zu sagen, woran das vielleicht liegen könnte. Aber nur weil ihr viel Geld habt, dass sich da keine Freundschaften ergeben, glaube ich eigentlich nicht. Bist du denn auch rege und aktiv, Leute kennenzulernen und gehst du auf Leute auch zu? Also ich traue mich nicht so richtig, weil ich bin ziemlich schon erschrocken, was alles war. Und also nee, eigentlich nicht. Wirst du denn auch direkt irgendwie auch negativ beurteilt? Kriegst du das auch so mit von näheren Leuten aus der Klasse zum Beispiel? Aus der ja, Umgebung? So bonzen sofort, sind so reich und eingebildet. Bist du eingebildet? Nee, finde ich eigentlich nicht. Ja, aber dann führst du doch wirklich ein sehr einsames Leben, ne? Wenn du keine nahen Freunde hast. Ja. Was machst denn du da? Als 17-jähriges Mädchen hat man noch 1000 Interessen eigentlich. Sitzt du immer in eurer Villa und gehst im Pool schwimmen oder wie? Also ich mache halt immer Partys und so, aber mir kommt es einfach ziemlich ausgenutzt vor, weil niemand macht dann was mit mir, wenn ich Partys mache. Also du lädst die Leute ein, die nutzen die Einladung und all das, was ihr bietet, aber du wirst nicht groß eingeladen und es ergibt sich auch nichts Näheres daraus. Ja. Yeah. So ist es. Also ich hatte einmal hatte ich mal eine Freundin, aber sie wohnt in Berlin. Mhm. Und die habe ich kennengelernt, aber so richtig konnte ich mich mit der auch nicht so richtig verbinden. Bist du Einzelkind? Ja. Ach, das auch noch. Kriegen denn deine Eltern das nicht mit oder haben die das in den letzten Jahren nicht mitbekommen, dass du recht einsam bist? Ich teile das nicht so gerne, mir ist das ein bisschen peinlich. Na gut, aber die Eltern kriegen doch mit, dass du nicht viel Besuch hast und dass da keine enge Busenfreundin an deiner Seite ist. Oder kriegen die das gar nicht mit, sind die so beschäftigt, dass die... Ja, also eigentlich arbeiten die ja den ganzen Tag und nur, ich habe halt immer, also ich kriege immer Essen gekocht und all so ein Kram. Also ihr habt auch Bedienstete im Haus? Ja, klar. Die euch das machen, ja klar, ich frage mal so, für dich selbstverständlich, also ich habe keine Köchin im Haus, die mir immer was kocht. Ja. Man muss das immer selbst machen. Ich bin nicht anders aufgewachsen. Ja, klar. Habt ihr auch einen Chauffeur? Wirst du mit dem Chauffeur zur Schule gefahren? Nee, das nicht. Also ich werde nicht von meinen Eltern gefahren. Mhm. Aber du wirst schon gefahren? Ja. Ach so. Also du gehst nicht normal zur Schule, fährst nicht mit der Bahn oder mit dem Bus, sondern du wirst immer mit einem Auto zur Schule gefahren? Ja. Aber nur zur Schule, sonst muss ich immer mit dem Bus oder so fahren. Ja. Wann machst du Abitur? Ich weiß nicht, aber ich bin nicht so gut in der Schule. Ach so. Also habe ich also, nicht einen guten Stand. Ich glaube ja, welchen Schulabschluss möchtest du denn machen? Was ist denn dann dein... Realschluss. Das müsste dann aber auch bald so sein, ne? Bald soweit sein. Und dann, wie soll es denn weitergehen? Ich weiß es nicht. Ich keine Ahnung. Also was für einen Berufswunsch hast du? Das darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ja, eigentlich auch, meine Mutter, die will unbedingt, dass ich Abi mache. Mhm. Aber ich glaube, dass ich das nicht schaffe, weil sie weiß eigentlich nicht so genau, wie mein Schulstand ist, weil sie ist einfach so viel mit sich selber beschäftigt. Mhm. Klar, und die Eltern, solche Eltern wie du hast, die wollen natürlich ihre Kinder dann auch zu Akademikern machen, ne? Vielleicht auch noch Medizin studieren oder so etwas. Ja. Das kann man vorzeigen. Ich hatte nämlich einen ganz anderen Hintergedanken. Ich glaube, für dich wäre es wahrscheinlich das Allerbeste, wenn du deinen Schulabschluss hast, so schnell wie möglich aus dem Elternhaus rausgehst und vielleicht auch in eine andere Stadt, um da so quasi einen Neuanfang zu schaffen und dir so eine eigene Welt aufzubauen. Das wird jetzt gar nicht mehr gehen in der Umgebung, in der du da lebst. Da würden deine Eltern doch sicher auch keinen Riegel vorschieben. Doch, meine Mutter sagt, ich soll noch ganz lange bei ihr wohnen, sonst stoßt sie mich aus. Oh. Das finde ich nicht richtig, vor allen Dingen in Anbetracht deiner Probleme, die du hast. Ich glaube, das Allerbeste wäre so der Sprung ins kalte Wasser, ganz raus, ganz neu und von unten auf was aufbauen. Ja, dann verliere ich sozusagen meine Familie, weil... Na, vielleicht solltest du deiner Mutter auch mal ein bisschen reinen Wein einschenken und sagen, wie es dir so zumute ist und dass es dir eigentlich ziemlich beschissen geht, obwohl du im goldenen Käfig wohnst. Ja. Vielleicht hat sie dann ein bisschen Verständnis dafür. Du musst ja nicht zu sehr weit weggehen, nur damit du so eine eigene Chance bekommst, auch vielleicht in die nächste Großstadt von euch aus gesehen. Ja. Liebe Lea, dafür wünsche ich dir wirklich alles Gute und viel Glück. Ja, danke. Du bist ein gutes Beispiel dafür, dass Geld eben auch nicht alles ist, ne? Ja. Und Reichtum und sowas. Alles Gute dir. Ja. Okay. Tschüss. Tschüss. Reich und unglücklich heißt unser Thema, mit dem wir es versuchen heute Nacht. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es so viele reiche und unglückliche Menschen gibt. Unglücklich kann man sein, so wie die Lea das gerade erzählt, dass man irgendwie unzufrieden ist oder einsam ist. Man kann aber auch krank sein, dass man vielleicht Millionen auf dem Konto hat oder tolle Häuser irgendwo, aber sehr, sehr, sehr krank und man hat gar nichts mehr davon. Man kann auch schweinereich sein und hat gerade die größte Liebe des Lebens verloren. Die hat sich vielleicht getrennt von einem und dann ist das Unglück auch da. Also und so weiter. Wenn ihr mit mir darüber reden wollt, sehr gerne. Aber ihr könnt auch noch zu anderen Themen anrufen. Falls das nicht klappt, dann unterhalten wir uns darüber. Marcel, 21 Jahre, auch so jung. Hi, Marcel. Hi, Domian. Auch ein reicher junger Mann. Ja, ich sage, reich ist relativ. Das habe ich aber gerade auch schon mal gesagt. Der reiche junge Mann hatte eine Störung jetzt in der Leitung. Hast du dein Handy eingeschaltet? Ich telefoniere mit Handy. Ach, du telefonierst mit Handy, ja. Ja. Wahrscheinlich liegt es daran. Ja. Erzähl mal, wie wohlhabend du bist. Ja, es geht. Ich verdiene relativ gut, sagen wir es mal so, 20.000 Mark netto im Monat. Wow. Wow, also für einen 20-Jährigen 20.000 Mark netto im Monat ist aber... 21 Jahre, 20.000 Mark netto ist eine Steingeld. Wie kommt das? Ja, ich bin, also ich muss dir das so erzählen, mein Vater hat auch relativ viel Geld. Mhm. Und ich bin dann bei einer Zeitung angefangen, bei uns hier im Ort. Mhm. Und da relativ hoch eingestiegen durch meinen Vater halt. Na gut, aber auch wenn man da relativ hoch einsteigt, also Zeilengeld bei Zeitungen ist nicht so viel, da kann man nicht so viel Geld verdienen. Ich arbeite als Medienberater. Ach so, als Medienberater. Ja, ach so. Also wir haben ein großes Büro hier und wir arbeiten in unserem Büro jetzt allein mit 8 Leuten und wir verdienen alle relativ gut. Wobei ich auch sagen muss, die anderen sind älter als ich. Ich wollte gerade sagen, also mit 21 Jahren hast du dann ja auch noch keine große Ausbildung. Wie kriegst du das? Ich habe gar keine Ausbildung. Du hast gar keine Ausbildung? Nein. Was für einen Schulabschluss hast du? Normalen Hauptschulabschluss. Hauptschulabschluss nur? Ja, das ist halt durch meinen Vater jetzt. Durch meinen Vater jetzt. Und da kannst du ordentlich die Medienmenschen beraten? Woher weißt du? Hast du das Fachwissen denn? Nein, das Fachwissen, das ist ganz einfach. Man kriegt Vorlagen, kriegt man von Verlag, man Vorlagen. Mhm. Und durch die Vorlagen, da sind Preise angegeben, da kann man, je nachdem, was man anbieten will, ob es Zeitung ist, ob es andere Werbung ist oder so. Man kann ja nicht nur Zeitung anbieten. Ja, also ja. Ich verstehe, ja, nur gut, aber man muss doch in irgendeiner Weise schon eine Wissensgrundlage haben, wenn man... Crashkurse. Mhm. Ja, die gehen über 3-4 Tage und das war's. Also es ist nicht nur Bluff, du weißt schon auch was und hast dir das eben auf diesem unkonventionellen Weg angeeignet. Ja, sicher, ja. Kann man das so sagen? Also ich erzähle ja den Leuten nicht irgendwie Scheiße oder was, also muss schon passen. Aber ist denn vielleicht auch doch so ein bisschen Bluff auch dabei und gutes Auftreten und so? Man muss gut auftreten, ganz klar, sicher. Mhm. Nur... Es ist ja eine Verkaufsbasis. Mhm. Man muss was verkaufen, um Geld zu verdienen. Aber du musst auch gut labern können, ne? Auf jeden Fall, ja. Ja, ja. Ja, das ja. Und wenn man das nicht kann, ich sag mal, Leute, die schüchtern sind, das haben ja gar keine Chance. Ist klar. 20.000 Mark netto im Monat, was machst du mit dem Geld? Ja. Ja, also ich stecke sehr viel, ich spare auch sehr viel. Mhm. So, dann ich habe eine Eigentumswohnung, die muss ich jetzt mal abzahlen. Mhm. Kostet Geld, ganz klar. Mhm. Ja. Dann so einige Sachen, so Kredit habe ich mal aufgenommen, wo ich noch nicht gearbeitet habe. Sowas zahle ich ab. Aber hast du ein dickes Auto? Geht, ein 190er Mercedes. 190er Mercedes, naja. Ja, das geht ja noch. Ist noch anständig, denke ich. Ich dachte jetzt irgendein SL oder hättest du den neuen SL dir bestellt oder sowas? Nee, das ist nicht ich habe jetzt vor, mir ein neues zu kaufen, aber das ist auch wieder so eine Sache. Siehst du, ich bin unglücklich, weil ich keine Freundin kriege. Ich wollte gerade sagen, wir müssen da eigentlich die Mädels zu Füßen liegen mit so viel Kohle. Nein, man denkt immer, oh ja, der kriegt jeder ab oder was, weil er so viel Geld hat. Und das stimmt nicht. Die erste Frage ist ja, du hast es ja nicht auf der Stirn geschrieben. Wenn du irgendwie ausgehst in Diskotheken, also die Mädels wissen das ja gar nicht, dass du so viel Geld hast. Ich gehe in Diskotheken, feier schön. Also kann das doch nicht der Grund sein, dass Nein, nehmen dann auch mal ab und zu Mädels mit nach Hause. Ja. So, und dann ist halt so, so eine Bude, schlafende Nacht bei mir, morgens kommt die Putzfrau und weg sind sie. Ach so. Das schreckt absolut ab. Aber warum? Eigentlich könnte man doch so wirklich überlegen, das beeindruckt Leute, das beeindruckt auch Mädels. Das habe ich auch gedacht. Ich habe es gedacht. Früher sagt man immer, man kann die Mädels mit einem tollen Auto beeindrucken. Und irgendwie ist es vielleicht heute ja auch noch so. Bei manchen vielleicht, weiß ich nicht. Ganz klar, es gibt natürlich Mädels, die Auto, und dann, das sind aber Mädels, die vom Aussehen dann vielleicht mir nicht gefallen. Ach so. Die ich dann erst gar nicht nehmen würde oder so. Ach so. Aber so, die Frage ist ja, Marcel, grundsätzlich, warum schreckt das Frauen ab? Warum schreckt Geld Frauen ab? Warum? Ich weiß nicht, vielleicht dieses ich habe Geld gehabt oder so, ich weiß es nicht. Hast du vielleicht Geld gehabt? Ich Ich meine nicht, ich gebe mich eigentlich wie jeder andere in meinem Alter. Vielleicht ist es ja bei dir genau wie bei Lea, dass du das gar nicht so selbst einschätzen kannst, dass es gar nicht mal an der Kohle liegt, sondern an dir. Vielleicht hast du gewisse Attitüden, so, von denen du gar nicht selbst sowas weißt, die so auf so ein bisschen so eine Protz-Tour vielleicht hinauslaufen. Ich weiß es nicht, ich sag's nur mal so. Nee, das glaube ich ehrlich nicht. Nee, ja. Ich weiß nicht. Also ich sag mal, man gibt sich natürlich anders, als wenn man Geld hat, als ob man ein und kein Geld hat. Ja. Gar keine Frage. Ja. Nur, warum schreckt es ein Mädchen ab? Warum? Ja, ich kann Frauen haben, die älter sind als ich. Gar keine Frage, so 38 oder so. Aber welcher Jugendliche möchte das? Ja. Ich möchte eine haben in meinem Alter und klar. Da habe ich keine Chance. So sehe ich das. Gibt es denn in deiner Umgebung nicht auch sehr erfolgreiche junge Frauen, die auch schon ziemlich viel Kohle haben? Gibt es heutzutage auch. Noch keine kennengelernt. Wie lange verdienst du? Du bist jetzt 21. Wie lange verdienst du denn schon so viel Geld? Also jetzt so knapp seit anderthalb Jahren. Ja, so mit 19,5 bin ich damit eingestiegen und langsam rangetastet. Und dann ging das. Sag mal, ich habe 2 Monate da gearbeitet und dann so von einem Monat auf den anderen habe ich auf einmal richtig erstmal viel Geld gehabt. Hast aber davor wahrscheinlich auch nicht ganz wenig verdient, ne? Also so. Gut. Ja, geht. Ja. Aber da hatte ich weniger. Erstmal, ich habe Schule gemacht, ich bin 2-mal pappen geblieben. Aber ich meine, da kannst du es auch ganz gut vergleichen. Wenn du jetzt erst 1,5 Jahre so viel Kohle verdienst, heißt das ja, dass du vorher gute Frauenkontakte hattest. Und das ist Ich hatte eine Freundin. Ja, ich hatte eine Freundin. Wie? Und die hat sich getrennt von dir, nachdem du jetzt viel Kohle verdient hast? Wo ich dann so viel, da war sie noch 2-3 Monate mit zusammen, wo ich so viel Geld verdient habe und dann ist sie abgehauen. Das ist wirklich seltsam. Und ich habe immer noch die Vermutung, es liegt irgendwie an dir. Wow. Weil ich meine, 20.000 Mark ist eine Menge Geld für einen 21-Jährigen, aber es ist ja auch erst auch nicht so, dass du jetzt 1 Million jeden Monat zur Verfügung hast und also irgendwas ist, verstehe ich da nicht so recht. Nein, aber ich beschränke mich im Auto, ich beschränke mich im Ich weiß es nicht. Ja. Also, natürlich laufe ich ein bisschen vernünftiger rum als andere Leute, ich habe auch Auswärtstermine. Gut, das machen aber auch viele Leute, die nicht so viel Geld haben. Ich wollte gerade sagen, aber ich weiß nicht, woran es liegt, echt nicht. Also auch reich, also relativ wohlhabend und unglücklich. Und die Ursachen sind ja gar nicht so richtig klar. Das ist wirklich sonderbar. Ich muss jetzt mal leider das Gespräch abbrechen, weil Marcel, diese Leitung ständig summt und summt. Ich weiß nicht, ob die Leute das nicht ein bisschen nervt. Mich nervt es ein bisschen auf meinem Kopfhörer. Vielleicht könnt ihr ja mal die eine oder andere Frau anrufen, würde mich interessieren, und eine These mal dazu sagen, warum manche Frauen sich da nicht angezogen fühlen von reichen Männern. Was soll ich jetzt machen? Ja, vielleicht. Deswegen wäre es ja interessant, wenn die eine oder andere Frau auf den Sender käme und mit mir reden würde, um dir vielleicht so einen Hinweis zu geben, woran es liegen kann. Ich kann mich ja auch nicht so in die Psyche von 21-jährigen Mädels versetzen, warum die nicht mit dir gerne zusammen sein wollen, wenn es denn nur an dem Geld liegt. Vielleicht meldet sich eine oder auch mehrere und die sagen uns da ein bisschen was drüber. Okay, gucken wir mal. Ich finde dich total nett. Dankeschön. Das ist echt super Sendung und so. Sehr nett. Bleib dran, damit das nicht verpasst, falls jemand anruft noch. Alles klar. Okay, tschüss. Tschüss. Uah, das war aber ein Gesumme. Ich höre das ja immer noch ein bisschen doller als ihr, glaube ich, auf dem Kopfhörer. Insofern ist das ja schon eine kleine Erleichterung, obwohl ich gerne mit Marcel ein bisschen geredet hätte. Johannes ist dran. Moment, wo ist er? Hier ist er. Johannes ist 18 Jahre alt. Ja, genau. Guten Morgen. Ich dachte, dass ich heute Abend nur viel ältere Leute am habe ich auch gedacht. Und nun seid aber ihr Kiddies seid nur dran. 18 Jahre. Ja. Und schon richtig gut Kohle. Ja, könnte man sagen. Also. Wie kommt's? Wir haben es erzählt. Also mein Vater hat mehrere Autofirmen in Deutschland und auch halt weltweit. Autofirmen? Ja. Wie Autofirmen? Also er betreut die, also ist halt sozusagen der Oberchef davon. Und diese Autofirmen kennt man auch. Wenn du jetzt einen Namen sagen würdest, würde ich sagen, ach so, ist das so bekannt? Ja. Und du kannst den Namen jetzt nicht sagen. Würde mich natürlich sehr interessieren als alter Autofan. Aber okay. Also er hat mehrere Autofirmen in Deutschland und weltweit auch. Genau. Das heißt, dass ihr Millionäre seid. Ja. Also, aber richtig, volle Kanne Millionäre. Ja. Würde ich schon sagen. Lebst du bei deinen Eltern, bei deinem Vater? Ja, ich lebe noch bei meinen Eltern. Ja. Also eher bei meiner Mutter, weil mein Vater ist halt, keine Ahnung, einen Monat vielleicht im Jahr da. Aber ich werde jetzt wohl bald in mein eigenes Haus umziehen. In dein eigenes Haus? Ja, das also heißt, was ich schon so als Vorsorge gekriegt habe. Der Papa hat dir ein eigenes Haus geschenkt? Ja. Habt ihr es neu gebaut? Hast du es mit konzipiert oder ist es gekauft irgendwo? Nee, das ist also wurde gekauft. Also ich habe es mir selber ausgesucht. Ja. Also da war ich 16. Ja. Und habe es jetzt auch umgestaltet, mhm, wie ich das halt haben wollte. Wie groß ist das Haus? Das Haus an sich, also ich wollte jetzt nicht so ein Monsterhaus, mhm, darauf stehe ich nicht so, aber es, also ist geräumig. Also ich habe an die 200 Quadratmeter schon. Nicht schlecht. Und wahrscheinlich einen guten großen Garten oder einen kleinen Park sogar dabei. Ja. Und du fährst auch ein Auto? 18 bist du ja schon? Ja. Was für ein Auto fährst du? Ich habe mehrere. Also ich habe jetzt im Moment, fahre ich den Z3 noch. Den finde ich eigentlich den besten. BMW? Ja. Ja. Genau. Und in der Garage habe ich halt noch 2-3 Firmenautos. So ist das offiziell gesagt. Ja. Die kann ich halt auch benutzen. Ja. Obwohl ich auch einen von der Gegenfirma habe. Ach, wie ich gar nicht, dass ich das wüsste, was das für eine Automarke ist. 3 Autos in der Garage, ein eigenes Haus mit 18 Jahren, der Vater millionenschwer, die Eltern millionenschwer. Bist du mit Leuten aufgewachsen, die alle so viel Kohle haben, deren Eltern auch so reich sind? Nee, das nicht. Also das bin ich auch eigentlich sehr froh darüber von meinen Eltern aus, mhm, dass das nicht so war. Also wir sind eher in einer Kleinstadt, mhm, wo nicht. Und eigentlich habe ich auch normale Freunde, also die viel weniger Geld haben als ich. Aber da bin ich auch froh. Also kann man denn da überhaupt so Freundschaften pflegen, wenn so ein großer Unterschied ist, so eine große Kluft ist, wenn vielleicht jemand nur in einer 3-Zimmer-Mietwohnung wohnt und ihr wahrscheinlich auf einem sehr großen Anwesen residiert? Funktioniert das? Es ist schwierig, aber also ich habe mich jetzt damit halt abgefunden. Mhm. Also die meisten Partys und so oder auch normale Abende sind halt bei mir. Mhm. Dann gehen wir dann auch schon in mein eigenes Haushalt. Mhm. Aber ich gehe auch gerne halt mal zu denen. Das ist halt nicht, dass ich dann sage, da gehe ich nicht hin, weil das, mhm, eine kleine Hütte ist. Mhm. Also es geht eigentlich. Ist dir sowas wie Neid auch schon vorgekommen, dass du das mitbekommen hast, dass die Leute schon sehr neidisch auf dich sind, auf dein Leben? Also mir persönlich gegenüber kriege ich das eigentlich nicht, also wird mir das nicht so gesagt, aber eigentlich kann ich es fühlen. Also, mhm, habe ich halt manchmal den Eindruck, mhm, dass es halt so ist, aber ja, das... Ich bin auch sicher, dass es so ist. Es ist auch allzu menschlich, dass, ja, dass manche Menschen das so empfinden. Das ist jetzt eine Frage, die natürlich auf der Hand liegt. Kann man mit 18 Jahren das so alles wertschätzen, was du genießt, oder nimmst du das doch als sehr selbstverständlich hin, was ja auch ganz normal wäre, was man dir auch gar nicht zum Vorwurf machen könnte, weil du eben so da reingewachsen bist? Ich versuche es nicht selbstverständlich zu nehmen, jetzt, mhm, auch wegen der Weltsituation, mhm, aber ich kann es mir nicht vorstellen, anders zu leben, mhm, weil ich es nie kennengelernt habe. Mhm. Aber ich versuche es immer jeden Tag, mhm, halt mich da zu freuen, dass ich halt so viel Geld habe, aber... Vielleicht kann man das auch erst dann wertschätzen, wenn man in irgendeiner Weise einen schweren Schicksalsschlag zu verkraften hat. Dass, ja, man so eine Relation, so, ne, ein Gefühl für Relationen bekommt, was wichtig ist, was nicht wichtig ist. Du heißt aber unsere Sendung Reich und Unglücklich. Ja, genau. Du wirkst aber sehr, sehr, sehr locker drauf und eigentlich sehr froh. Bist du aber nicht? Also in letzter Zeit nicht mehr so. Wie kommt das, also, Johannes? Zum einen ist es ähnlich wie bei Lea. Lea war die erste? Lea war die erste, genau. Ja. Mhm. Mhm. Dass ich auch manchmal das Gefühl habe, von wegen Freunde nur wegen dem Geld. Mhm. Achso, dass sich die Mädels an dich heranschmeißen, weil du eben so reich bist. Ja, jetzt nicht nur Mädels, aber... Oder halt Freunde an dich heranschmeißen, weil die Nutznießen von dir, Nutznießer sein können von dir. Ja. Mhm. Das auch, und halt auch dann mein Freundeskreis, also der ist ziemlich groß, halt auf Partys kommen halt Leute, die ich nie gesehen habe. Mhm. Aber halt auch meine engen Freunde, da habe ich halt einfach manchmal das Gefühl, obwohl sie mir es nie sagen, mhm, dass sie halt einfach auch nur wegen meinem Geld. Gibt es denn, es gibt also keinen engen Freund, der aus ähnlich reichen Verhältnissen kommt? Nein. Das nicht. Das ist natürlich die Garantie, dass die Motivation nicht so ist, ne, wie du sie vermutest. Ja, das stimmt. Kann ich gut verstehen. Wäre ich an deiner Stelle auch sehr skeptisch, dass man immer dann mit Argusaugen die Leute mit einem Röntgenblick quasi schon so durchschaut oder zu durchschauen meint, warum sind die jetzt mit mir zusammen, ne? Warum? Wäre ich für die auch so interessant, wenn ich Johannes der Sohn von einer Putzfrau wäre, ne? Ja, ne? Ja, das habe ich mir auch schon, ne, das ist die genau die Frage. Mhm. Ich glaube, die ist fast nicht lösbar. Du kannst da nur sicher sein, dass es da keine Motivation gibt, wenn du mit Leuten zusammen bist, die auch wirklich aus gleicher finanzieller Ebene kommen, wie du es bist. Ja, die habe ich auch schon kennengelernt und die kann ich gar, eigentlich gar nicht ab. Also wir sind halt manchmal auf größere Veranstaltungen eingeladen und da laufen Leute rum, die, da denkt man halt, die sind nicht von der Welt. Also die sind halt ähnlich im Standard. Ja, das kann ich mir auch wieder vorstellen, dass du da auf viel hohle Köpfe stößt, ne? Ja. Und insofern, was das Resultat ist, dass du wirklich relativ einsam bist, ne? Und eigentlich alleine bist. Obwohl du alles hast, ein Haus und drei Autos und weiß ich was alles. Ja. Hast du Geschwister noch? Ja, eine ältere Schwester. Redest du mit der auch über die Problematik? Die ist jetzt zurzeit in Amerika, schon seit 2 Jahren. Deshalb ist das da ein bisschen schwierig, aber sie hat halt ähnliche Probleme, obwohl sie dort in Amerika den Standard halt runtergesenkt hat von sich aus selbst. Also sie hat genug, könnte auch immer genug haben, aber ist halt zurückgegangen und sie also vermisst nichts. Ja. Und redest du mit deinem Vater darüber? So über dein Gefühlsleben? Oder ist der so beschäftigt, dass da gar nicht viel Freiraum besteht? Eher mit meiner Mutter. Eher mit der Mutter? Ja. Und kann die das so ein bisschen nachvollziehen? Ja, schon. Ja, aber sie hat wahrscheinlich auch keinen klugen Ratschlag für dich, ne? Den gibt es, glaube ich, gar nicht, wie man da sich verhalten soll. Also sie hat den Ratschlag meiner Schwester gegeben, mit diesem von wegen runtersetzenden Standard, was wohl auch ganz in Ordnung war, aber das im Moment habe ich eigentlich nicht so das Bedürfnis, das zu machen. Ja, es ist schon eine Überlegung, Johannes. Warum ziehst du? Du musst nicht mit deinen 18 Jahren in einem 200 Quadratmeter großen Haus wohnen. Das Haus könntest du ja vermieten, rein theoretisch. Und könntest eigentlich so äußerlich zumindest auch so äußerlich formal ein Leben führen wie andere Jugendliche auch in deinem Alter. Ja. Das ging ja auch. So, also, so ziehst du es ja quasi auch an, dass die Leute mit dir zusammen sein wollen, weil sie von dir profitieren. Wie ist es bei dir mit Beziehung? Ist da schon mal was Längeres gelaufen? Ja. Also das ist eigentlich auch immer noch. Also es ist eher... Ach, du hast eine Freundin im Moment? Ja. Und wie ist es da? Bist du da auch skeptisch und dir nicht so ganz sicher? Nicht mehr, nein. Nicht mehr. Also aber, das ist jetzt schon seit 1,5 Jahren. Aber ich meine, das ist ja dann schon mal was, wenn du eine Freundin hast und du sagst, ich bin sicher, dass die mich nicht nur wegen meines Geldes mag. Ja, von da aus. Also sie wohnt etwas weiter weg, aber... Von da aus ist es eigentlich wunderbar. Nur halt die Sache halt mit meinen Freunden. Mit den Freunden, Und die andere Sache ist halt noch mit der Weltsituation. Dass ich halt manchmal noch überlege, ist das wirklich alles so fair oder so? Wenn ich halt so Bilder im Fernsehen sehe. Fair ist es nicht. Guck mal, wenn diese Zahl muss man sich immer wieder vor Augen halten. Die ist jetzt in letzter Zeit durch die Krise, durch die politische Krise so auch immer wieder hochgekommen. Es verhungern täglich 20.000 Kinder auf der Welt. Ja. Ja, dann hat man vielleicht schon ein mulmiges Gefühl, wenn man zu sehr im Reichtum schwimmt. Und ja, also manchmal versuche ich mich halt da irgendwie ein bisschen abzulenken, indem ich einfach in die Stadt gehe und dann mir irgendjemand aussuche, der da auf der Straße sitzt, den halt frage, ob ich den halt ankleiden kann und dann abends mit dem essen gehe. Das ist ja nett, aber du könntest ja vielleicht sogar du könntest dich ja auch in größeren Projekten engagieren, dass halt auch noch andere Leute etwas teilhaben können an deinem Reichtum, ohne dass du arm wirst. Das wäre vielleicht eine sehr wichtige Aufgabe, die du dir selbst stellen könntest. Ja, obwohl ich das eher nicht so gerne mache. Also ich mache es eher persönlich gerne, dass ich nicht gerne spende. Da weiß ich halt nie, wo das hinkommt. Ja, das verstehe ich. Aber du könntest ja gezielt Projekte aussuchen, vielleicht wo du persönlich auch anwesend bist, wenn es verteilt wird. Es gibt ja 1000 Möglichkeiten, was man machen kann. Ja. Was ist denn dein Berufswunsch eigentlich? Also ich mache jetzt erstmal normal Schule und ich will auch ganz normal studieren, wie jeder. Und möchtest, was ich genau mache... Möchtest du in die Firmen von deinem Vater einsteigen, oder? Das nicht? Auf keinen Fall. Ist der Vater mit einem... schon angeboten. Ja. Ist er denn... Gibt das nicht Familienzwistigkeiten, dass der Vater das erwartet eigentlich, dass du das übernimmst irgendwann? Nee. Das nicht? Also, mir wurde freigestellt, was ich mache. Ja. Bin ich auch ganz in Ordnung. Und was möchtest du gerne studieren? Das habe ich noch keine Ahnung. Ob ich auch studiere, das ist halt auch noch so eine Sache. Ja. Vielleicht werde ich auch einfach nur Polizist. Ja, warum nicht? Aber das ist ein ungewöhnlicher Polizist mit ein paar Millionen im Hintergrund. Ja, aber ich kann mich auch nicht einfach nur hinsetzen und... Nein, das auf keinen Fall. Johannes, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Ja. Ich finde sehr positiv, dass du eine Freundin hast. Das finde ich ganz toll. Und sei wirklich wachsam, was deine Freunde anbelangt. Ne? Und ich hoffe, dass du irgendwann mal auf Menschen triffst, denen es wirklich scheißegal ist, wie viel Geld du hast, sondern die dich so mögen, weil du der nette Johannes bist. Das hoffe ich auch. Das wünsche ich dir von Herzen. Alles Gute. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Noch eine schöne Nacht. Dankeschön. Tschüss. Ciao. 1 Uhr 29 und 46 Sekunden. Eine kleine Pause. Und 30 Sekunden gleich ist Radio 1 Live, das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema Reich und Unglücklich. Ich möchte mit Leuten reden, die sehr wohlhabend sind, aber nicht zufrieden sind oder gar unglücklich sind, aus welchen Gründen auch immer. Telefonnummer 0800 5678 111. Und da möchte ich euch nochmal unsere Internet-Anlaufadressen sagen und zeigen. Das ist einmal www.1live.de oder nach www.nachtlager.de. Und bei www.nachtlager.de gibt es dieses pfiffige Quiz, was der Betreiber der Seite, der Gordon Voss, dort initiiert hat. Und da kann man das aktuelle Domian-Fanbuch gewinnen. www.nachtlager.de. Das ist eine Fanseite, die der Gordon Voss wirklich wunderbar gestaltet hat. Und also alle Achtung, das ist so sein Hobby, dass er das macht. Und wie er das gemacht hat, richtig toll, finde ich klasse. Schaut es euch mal an, www.nachtlager.de. Annelie ist dran. Annelie, 18 Jahre alt. Guten Morgen. Hi. Hallo. Du bist auch sehr jung noch, 18 Jahre. Ja. Und hast dich jetzt zu diesem Thema reich und unglücklich gemeldet. Erste Frage, du bist reich? Bist du reich? Hallo? Annelie? Es versagt gleich die Antwort bei der ersten Frage. Die Verbindung wurde unterbrochen. Ja, das haben wir auch schon. Sie auf, damit Sie wieder erreichbar sind. Alles klar, ich danke Ihnen. Sorry, your connection has been cut off. Das muss auch noch gesagt werden. Übrigens kann auch Ralf Siegel gerne heute Abend hier bei uns anrufen. Kleiner Schatz am Rande. Carola. Carola ist dran. 58 Jahre, guten Morgen. Ja, hallo Domian, guten Hallo Morgen. Carola, du bist auch eine reiche Frau. Ich bin eine reiche Frau, ja. Darf ich fragen, wie reich du bist, damit wir uns so ein bisschen eine Vorstellung machen können? Also muss ich da einen Schätzwert angeben, mein Vermögen? So ungefähr. Geht's in die Millionen? Ja, absolut. Absolut. Unbedingt. Unbedingt. Wie kommt es? Hast du eine Firma oder hast du geerbt? Nein, oder? Das ist Familienvermögen. Das ist Familienvermögen. Das heißt, ich muss dazu sagen, ich entstamme einem alten ungarischen Adelshaus. Wie schick. Also, bitte? Wie schick. Ja, das heißt, ich habe auch noch einen Titel obendrein. Gräfin? Nein, Fürstin. Fürstin? Ja. Wow. Ja. Das ist die erste Fürstin hier bei mir in der Sendung. Ja, ehrlich? Fürstin Carola. Ist das so? Wie heißt du? Darf ich dich nach deinem Nachnamen auffragen oder möchtest du es nicht so gerne sagen? Möchte ich nicht so gerne sagen. Okay. Also ich sage, es ist Österreich-Ungarisch, Ungarisch-Böhmischer Adel und vielleicht das große E, sagen wir mal so. Vielleicht sagt dir das was. Nee, mir nicht, aber so Insider werden jetzt wahrscheinlich an den geht dann nicht. Ja. Eine lebende Fürstin. Das ist ja spektakulär. Ja. So, und ihr habt hier ein großes Familienvermögen. Wie ist dieses Familienvermögen verteilt? Wie ist es angelegt? Habt ihr Ländereien? Habt ihr ein Gut oder Schlösser oder ja, was? Ja, Schlösser in Ungarn, richtig. An der Zahl 2. 2 Schlösser in Ungarn, ja. Ja, und ich selbst besitze auch Häuser. Und ich habe also noch eine Schwester. Das sind die einzigen Geschwister, die ich habe. Eine Schwester. Mhm. Und ja, so ist das. Das heißt, du hast das geerbt und deine Aufgabe war es dann, als du erwachsen wurdest, dich auch um diesen Familienbesitz mitzukümmern. Ganz richtig, ja. Du hast nicht arbeiten müssen. Nein, ich habe nie in meinem Leben arbeiten müssen, obwohl ich einen Beruf gelernt habe. Was hast du gelernt? Ich habe Tänzerin gelernt. Tänzerin? Ja. Aha. Und hast du es nie ausgeübt? Ich habe es ausgeübt eine Zeit, ja. Aha, weil das ist ja schon eigentlich kein Beruf, das ist eine künstlerische Tätigkeit. Das stimmt, ja. Also ich habe nicht Tanz oder Musik studiert oder sowas. Ne? Ich habe das rein. War also mal praktisch ein Hobby immer. Und dieses Hobby habe ich auch zum Beruf gemacht. Ja. Also ich hätte es nicht nötig gehabt, als Tänzerin Geld zu verdienen. Ich meine, da sieht es sowieso schlecht aus. Ja, ja, das glaube ich. Ja. Aber du warst oder bist doch sicher sehr, sehr stark auch beschäftigt dann, dieses alles zu verwalten und zu organisieren, dieses ganze Vermögen. Oder hast du da auch deine Leute für? Auch nein, das hält sich eigentlich in Grenzen, das Verwalten. Ich meine, wie gesagt, das Schloss in Ungarn, das andere, das gibt ja wie gesagt zwei. Das eine ist also ein wirkliches Schloss, wie man sich vorstellt, wie aus dem Märchen. Mhm. Und das andere ist mehr ein Gut, also ein Landgut. Mhm. Ne? Du lebst, wie lebst du? Beschreib mal. Ja, ich lebe in einem sehr großen Haus. Das kann man durchaus Villa nennen. Es ist zwar kein Schloss, aber es ist ein sehr großes Haus. In Deutschland oder in Österreich? In Deutschland. In Deutschland. In Deutschland. Mhm. Gar nicht weit weg von Köln sogar. Ah ja, ah ja. Und ich lebe ganz allein in diesem Haus. Und, ja. Du bist nicht verheiratet? Ich bin nicht verheiratet, ich war auch nie verheiratet. Du warst nie verheiratet. Was machst du den ganzen Tag, wenn du so viel Geld hast und ein großes Haus und was machst du? Ja, das hat mich deine Kollegin eben auch schon ganz interessiert gefragt, weil ich ja wie gesagt keinen Beruf habe. Mhm. Was mache ich den ganzen Tag? Ja, ich habe also viele Hobbys und... Was zum Beispiel? Ich male sehr gerne. Du malst? Ja. Gut, das ist natürlich auch ein sehr... erfüllendes Hobby, kann ich ja, dann gehe ich gerne, muss ich zu meiner Schande gestehen, ins Casino. Ja, gut, da kannst du natürlich gut Kohle loswerden. Genau, auch, ne? Genau. Und ich bin nicht darauf angewiesen, was zu gewinnen. Das ist besonders schön. Aber es ist nicht so, dass das irgendwie so eine Spielsucht ist. Nein, oder so. Es ist einfach ein Hobby auch. Nein, um Gottes Willen. Ja, nein, ja. Und Pferderennen gehe ich auch. Pferderennen? Du reitest wahrscheinlich selbst auch? Ich reite, richtig, genau. Ich kann auch reiten. Das machen die Leute aus gutem Hause? Ganz genau. Das genau wie Golf spielen und so weiter. Tennis und sowas alles. Ja. Richtig, ja. Richtig. Was ist denn, muss ich mal einfach mit diesen wunderbaren Schlössern in Ungarn, dieses eine, das ist eine, sieht aus wie so ein Märchenschloss. Ja. Was leben da Menschen drin? Ist das ein Museum? Da lebt keiner mehr drin heute. Das ist ein Museum, genau. Da werden also praktisch die Touristen durchgeführt. Mhm. Aber es ist zu meinem Bedauern in einem argen Zustand, weil ich bin in diesem Schloss auch aufgewachsen. Ach so. Das heißt, ja, das ist dein Vaterhaus quasi, dein Elternhaus. Genau. Ich bin in dem Schloss geboren, praktisch, kann man sagen. Hat es dich denn dann nicht gereizt, irgendwann dann doch zurückzugehen und doch zu leben? Ja, sehr. Aber es ist einfach furchtbar unpraktisch, muss man sagen. Ne? Mhm. Ich meine, bis man sowas geheizt hat und so weiter. Also du musst dir das wirklich vorstellen, wie also so ein, wie nennt man es? Ja, wie ein Märchenschloss. Wie ein Märchenschloss. Also Neuschwanstein in klein. Genau. Sowas, ja. Aber du alleine dann im ganzen Schloss, ist ja auch ein bisschen gruselig vielleicht. Ja, nicht nur gruselig. Also ich weiß nicht. Ist sehr anstrengend. Ich stelle es mir sehr anstrengend vor. Jetzt erzählst du uns hier... uns, die wir alle ein normales Leben leben, etwas sehr Märchenhaftes. Und jeder denkt sich, ja Mensch, die Carola, die muss unglaublich glücklich sein und dankbar und froh, dass sie in so eine Familie hineingeboren wurde, dass sie alles hat, was man sich nur erträumt. Sie hat nie arbeiten müssen und so weiter. Ja. Aber du bist nicht glücklich. Ich bin nicht glücklich, nein. Im Gegenteil, ich bin sehr unglücklich. Woran liegt das? Das liegt daran, dass ich sehr einsam bin zum einen und weil ich auch ganz konkret keinen Mann finde. Mhm. Ich suche einen Mann und ich finde keinen. Und du hast immer einen Mann gesucht in den letzten Jahrzehnten? Und ja, also ich hatte eine sehr lange Beziehung mit einem Lebensgefährten, 20 Jahre. Ach so. Und in letzter Zeit bin ich aber auch, wie gesagt, sehr einsam. Du hast dich von dem Mann getrennt? Ja. Ja. Wir sind also in Freundschaft auseinandergegangen, weil das einfach keinen Zweck mehr hatte. Wie lange suchst du jetzt schon? Wieder? Oh, 15 Jahre. 15 Jahre? Ja. 15 Jahre. Ist es bei dir auch so, das hat ja gerade der Johannes, der 18-jährige Johannes so schön erzählt, dass er sehr skeptisch ist, dass die Leute sich nur wegen des Geldes für ihn interessieren. Die Gefahr besteht bei dir noch enorm. Ne? Ganz genau. Ja. Das ist bei mir wirklich eine große Gefahr, muss man sagen. Mhm. Weil du glaubst gar nicht, wie viele Leute sich einem regelrecht an den Hals schmeißen. Mhm. Doch, das kann ich mir gut vorstellen. Und wirklich sich anbiedern. Ja. Ne? Besonders, wenn man nicht nur Geld sich und dann auch noch einen Titel und so weiter und so weiter. Gut, der Name ist berühmt und... Aber das bedeutet doch bei dir eigentlich aufgrund auch deiner Herkunft und auch der adligen Kreise, aus denen du stammst, dass du Verbindung haben müsstest doch zu vielen Leuten, die ebenso reich sind wie du und dass du auf dieser Ebene suchen könntest nach Partnern, wo das Geld also eigentlich gar keine große Rolle spielt. Ja, ich... möchte aber auch gar nicht so einen Mann. Mir reicht ein ganz normaler Mann, also aus ganz normaler Umgebung, weil ich bin ja auch eigentlich von meiner Natur her selbst völlig normal. Mhm. Ich bin keine von diesen aufgedrehten Weißen, die irgendwo im Monaco Beach Club sitzt. Und aber das ist ja wirklich eine ganz absurde und schlimme Situation für euch. Auch das hat Johannes ja auch gerade gesagt, dass er die reichen Jugendlichen alle blöd findet im Prinzip. Ja, ja. Und die wiederum nicht reich sind, da die findet er nicht. Entweder haben die eine Distanz zu dem Geld oder man hat eben selbst Sorge, dass man wegen des Geldes nur gemocht wird. Ganz genau, ja. Das, ich kann jetzt nicht pauschal sagen, ich finde alle Reichen blöd, um Gottes Willen. Mhm, ja. Mhm. Aber ich wäre mit einem ganz normalen Mann zufrieden. Mhm. Ne? Wo suchst du? Wo kannst du als 58-jährige Fürstin hingehen, um Männer kennenzulernen? Ja, also ich sagte eben schon, ich gehe gerne ins Casino, ich gehe auf die Rennbahn und so weiter. Mhm. Da lernt man schon Männer kennen, das ist nicht so, ne? Mhm. Bist du so in den Gesellschaftskreisen bekannt? Kennt man dich? Ja. Das ja, schon. Ja. Und man weiß auch, dass du alleinstehend bist, dass du ledig bist? Das dürften viele Leute wissen. Ja, ja. Hast du denn schon viele Reinfälle in den letzten 15 Jahren erlebt, die dich dann noch skeptischer gemacht haben? Ja, wie gesagt, ich habe viele Männer erlebt, wo also nachher nur heiße Luft rauskam, wo ich wirklich gemerkt habe, die mich, also weißt du zum Beispiel, du lernst jemanden kennen und nach kürzester Zeit fragt dich dieser Mann schon nach Geld. Mhm. Und da wird man natürlich direkt misstrauisch und das ist ganz übel. Ne? Ist das so, dass du manchmal vielleicht in sehr traurigen Momenten deine gesellschaftliche Stellung, deinen Reichtum verfluchst? Absolut. Ehrlich? Absolut. Ehrlich. Ich habe gesagt, mein lieber Gott, wärst du doch eine völlig normale Frau, die arbeiten geht wie jeder andere auch. Ich habe manchmal gedacht, dieser scheiß Titel, wirklich. Das ist das Leben absurd. Und die anderen sagen, ach, wäre ich doch nur reich. Ja, wäre ja, ich doch genau. Adelig oder weiß ich was. Ironie des Schicksals. Ja, wirklich, wirklich. Ja. Ist wirklich so. Das heißt, du bist auch dann so tagsüber sehr viel alleine und redest auch nicht so viel mit Menschen. Oder hast du immer auch Bedienstete um dich herum? Ich habe Haushälterin und so weiter, aber reden tue ich mit der auch. Aber das ist natürlich was anderes. Die bringt mir ja nichts. Ne? Wenn es jetzt ein Haushälter wäre, dann wäre es schon was anderes. Ne? Wie ist es denn mit guten Freundinnen? Hast du vielleicht so eine gute alte Busenfreundin, mit der du zumindest... Ja, da habe ich das schon eine. Da habe ich schon das zwei, also, drei. Ja. Ja, das ist ja auch schon mal wichtig, ne? Dass man nicht so ganz allein da steht und ja, überhaupt nicht reden kann. Das hat ja die Lea ganz am Anfang, die 17-Jährige, die hat ja überhaupt niemanden zum Reden. Ja, das ist schlimm. Das ist sehr schlimm. Die Beziehung, von der du gerade erzählt hast, mit dem Mann, mit dem du 20 Jahre zusammen warst, war der reich? Hatte der viel Geld? Nein. Also nicht, er war wohlhabend, nennen wir es mal so, aber er war jetzt nicht übermäßig reich. Mhm. Nein. Also Domian, du wirst mir schon gefallen, muss ich schon sagen. Ja, dann ziehe ich auf dein Schloss, aber nur wenn wir aufs Schloss ziehen. Genau, nur dann wirst du Fürst. Da werde ich Fürst, Fürst Domian. Richtig. Klingt auch ganz gut eigentlich. Oh, mein Opa hat mal Ahnenforschung betrieben. Ach ja. Und die Frage, woher kommt dieser Name Domian? Das klingt ja so ein bisschen merkwürdig. Ja. Und da ist dann rausgekommen, aber bestimmt weiß ich nicht, dass es ein französisches Raubrittergeschlecht ist. Ach, das kann gut sein. Ja, ne? Ja. Das fand ich dann auch wieder sehr schick. Also französische Raubritter. Domian oder so. Irgendwas, ja. Hat ja auch was. Also, ich glaube, dass man das sehr gut nachvollziehen kann, was du gesagt hast, wenn es auch noch so absurd klingt. Ja, vor allen Dingen, ich glaube auch immer, in der Bevölkerung herrscht immer so dieser Irrglaube und was wirklich ein Trugschluss ist, Reichtum gleich Glück. Mhm. Und das ist wirklich falsch. Ich würde dich aber auch gerne noch fragen, das habe ich auch gerade mit Johannes besprochen. Du kriegst ja nur auch, du bist eine informierte Frau, die das Weltgeschehen mit und kriegst mit, was für ein Elend und für eine Not auf der Welt herrscht. Ja. Fühlst du dich da so animiert, dass du sagst, ich muss auf jeden Fall auch irgendwas machen, dass andere Menschen von meinem Reichtum auch profitieren? Absolut, ja. Ich glaube, wenn man so ein Glück hat und in so einer Stellung ist, dann ist man einfach verpflichtet, auf gewisse Weise das zu nutzen. Ja. Und was machst du? Unterstützt du Projekte oder hast du Projekte initiiert? Ja, ich unterstütze UNICEF zum Beispiel sehr stark und sowas, ja. Mhm. Und kleinere Sachen auch. Ich glaube, dass einem das aber auch, als wenn man sehr reich ist, eine große Genugtuung geben kann, ne? Eine Sinngebung fast. Ja, man denkt immer, man befriedigt sich selber und man befriedigt das schlechte Gewissen so ein bisschen. Ne? Ist ja vielleicht auch so, aber ist auch okay. Ja, andere haben ja auch was davon. Natürlich, klar. Besser so als gar nicht. Ne? Das ist richtig, ja. Ja, Fürstin Carola. Ja. Ich wünsche dir einen tollen Mann, der nicht nur scharf ist auf dein Geld. Ich danke dir. Ich habe noch nicht aufgegeben und resigniert und suche weiter. Nein, mit 58 darf man nicht aufgeben. Naja, okay, Gott. Das geht ja. Noch, alles Gute, alles Liebe. Ja, Domian. Auf Wiederhören. Dir auch. Tschüss. Eine leibhaftige Fürstin in meiner Sendung. Mann, Mann, Mann. Es fehlt noch eine Königin. Oder ein Prinz. So, jetzt haben wir wieder Annelie. Hallo. Hi. Du warst plötzlich weg gerade. Ja, mein Handy ist irgendwie ausgegangen. Ich weiß es nicht. Eine Frauenstimme sagte mir, die Leitung ist unterbrochen. Ja. Annelie, 18 Jahre alt. Ja. Wie reich bist du? Ja, also ich denke mal, dass es doch einige Millionen sind, die mir selber gehören seit anderthalb Wochen ungefähr. Seit anderthalb Wochen? Ja. Hast du geerbt oder wie? Ja, mein Vater, er hat eine sehr große Möbelfirma und ist vor anderthalb Wochen gestorben. Und du bist du Einzelkind? Alleinige Erbin? Nein, ich habe noch zwei ältere Geschwister. Gut, aber das Vermögen wird so groß sein, dass dennoch für dich sehr viel übrig bleiben wird. Ja. Ja. Mehrere Millionen. Ich denke schon, soweit ich das in dem Maß überblicken kann, denke ich doch schon. Du bist dann aber auch, wenn die Familie so wohlhabend war, eben auch in sehr guten Verhältnissen aufgewachsen und kennst eigentlich das reiche Leben, ne? Ja, natürlich wächst man damit auf und also mein Vater war alleinerziehend und wir sind eigentlich nur bei unserem Vater aufgewachsen, der sehr viel zu tun hatte halt und meine älteren Geschwister sind 27 und 31, die waren dann halt auch sehr wenig zu Hause und ich selber habe jetzt auch seit fast einem Jahr eine eigene Wohnung. Aber noch kein eigenes Haus? Nein. Wie Johannes das gerade erzählt hat. Nein, ganz so war es da noch nicht. Ja. Ich bin gerade ein bisschen abgebremst, so mit dir ganz profan über Geld und Luxus zu reden, wo dein Papa gerade gestorben ist vor anderthalb Wochen. Wie ist es dir denn diesbezüglich zumute im Moment? Also er war vorher schon krank, er hatte ein Herzleiden und also es war abzusehen, dass er stirbt, aber dass es halt so plötzlich kommt, war halt doch etwas überraschend für uns alle. Und was mich selber auch ziemlich gestört hat, war halt, dass es eine sehr große Beerdigung war, über 3000 geladene Gäste. 3000 geladene Gäste. Die auch aus allen Herren Ländern angereist sind und ich selber hätte eigentlich lieber mehr so im kleinen Kreis. Verstehe ich, ja. Das verstehe ich gut. Man will gar nicht die Trauer mit so vielen Leuten teilen, die letztendlich ja doch nicht trauern, ne? Die als gesellschaftlichem Anlass dorthin reisen, ne? Und nicht, weil der Vater denen wirklich wert war als Mensch, ne? Ja. Also schon eigentlich in diese Richtung. Wie war dein Verhältnis zu deinem Vater? Eigentlich sehr gut, da meine Mutter ja nicht mehr bei uns wohnt und ich halt auch die Einzige war, die noch zu Hause gewohnt hat. Und wenn er dann halt nach Hause gekommen ist, habe ich auch noch irgendwie oft mit ihm halt im Kaminzimmer gesessen und geredet und wir haben uns eigentlich sehr gut verstanden. Verstehe ich das jetzt so recht, dein Anruf heute Nacht bei mir zu dieser Thematik, die ich angeboten habe? Ich bin zwar jetzt reich, aber ich bin unglücklich, weil ich meinen Papa nicht mehr habe. Ja. Ist das so, ne? Ja. Also du würdest all die Millionen, wer weiß wohin, schießen, wenn du deinen Vater wieder hättest. Auf jeden Fall. Ja. Und ich weiß auch gar nicht, was ich überhaupt damit anfangen soll, da ja auch demnächst, wenn das alles offiziell ist, ein Teil der Firma mir gehören wird. Und ich selber eigentlich gar nicht weiß, was ich damit überhaupt anfangen soll. Du hast ja gesagt, dass dein Vater sehr krank war, sehr lange schon. Ja. Hat er mit dir nicht über so Sachen gesprochen, wie das dann mal sein wird? Und hat er dir Ratschläge vielleicht gegeben? Also es war ja abzusehen, aber also dass es jetzt so schnell geht, also man hat ihm doch noch ein, zwei Jahre eigentlich gegeben. Natürlich hat er darüber gesprochen, dass wir Kinder das halt alles bekommen und dass er auch hofft, dass wir das ordentlich weiterführen und meine älteren Geschwister sind auch in dieser Firma. Aber es ist nicht so ganz detailliert, was deine Person angeht, nicht darüber gesprochen. Nein, Nein, weil ich auch von Anfang an gesagt habe, ich möchte nicht in diese Firma, da ich eigentlich andere Interessen habe und auch schulisch ganz andere Wege gehe. Wirst du denn jetzt von deinen älteren Geschwistern mit Rat und Tat begleitet oder ist das Verhältnis nicht so gut, dass du da gar keine Hoffnung drauf hast? Also in den letzten anderthalb Wochen haben wir eigentlich ziemlich wenig über diese Dinge gesprochen, weil es halt einfach noch so viele andere Dinge gab, die wir halt besprechen mussten. Klar. Und ja, ich denke mal, dass ich das einfach so machen werde, dass die halt meinen Teil mitverwalten oder irgendwie sowas. Und das bedeutet aber, dass da immer noch mehr Geld in deine Schatullen fließt, ne? Nämlich die Erlöse der Firma, die Gewinne. Ja. Das ist dann natürlich, auch das ist wieder so eine Sache, wo viele, die meisten Jugendlichen in deinem Alter nur von träumen, das ist ein Märchen, so viel Geld zu haben, dass man eigentlich nicht arbeiten braucht. Aber du bist gar nicht damit zufrieden, dir wäre alles andere viel lieber. Ja, also früher war ich eigentlich ziemlich glücklich, weil ich auch sehr viele Freunde habe und auch einige Leute interessiert das überhaupt nicht mit dem ganzen Geld und mit meiner eigenen Wohnung war ich eigentlich auch sehr zufrieden und da ich öfter dann halt auch abends bei meinem Vater war halt im Haus. Aber Annelie, dann hat das bei dir geklappt mit den Freundschaften, denn du kamst ja nun auch aus einem millionenschweren Elternhaus. Wir haben es ja gerade von einigen jungen Leuten gehört, die auch gar keine Freunde finden. Entweder weil die Menschen auf Distanz bleiben oder weil man zu skeptisch ist, dass die Menschen sich wegen des Geldes an einen hängen. Das war bei dir nicht so. Also ich sag mal so, einige Leute wussten zwar halt, wer mein Vater ist und dass sie auch relativ viel Geld haben, aber sie wussten nicht halt, wie weit die ganze Firma noch verstrickt ist. Ach so. Das ist, ich verstehe. Halt wie so ein Riesenunternehmen. Die haben das gar nicht ermessen, was da alles hintersteckt. Die haben gedacht, die sind wohlhabend, aber dass ihr so sehr reich seid, wussten die gar nicht. Ja. Was ist denn jetzt so dein Berufswunsch? Was möchtest du machen? Ich vermute, du gehst noch zur Schule, oder? Ich mache eine schulische Ausbildung und zwar Richtung Informatik. Ja. Und möchte auch später dann Informatik studieren. Das heißt, du willst auf jeden Fall eine Ausbildung machen, auch studieren und dich nicht auf die faule Haut legen. Du könntest ja sagen, ich fahre jetzt nach Saint-Tropez, kaufe mir da ein Haus und mache mir ein schönes Leben. Ja, aber ich wüsste gar nicht, was ich mit der ganzen Zeit anfangen sollte. Also die Sehnsucht nach einer Normalität ist auch sehr groß bei dir. Ja, deswegen habe ich auch die eigene Wohnung, die ist auch etwas näher an der Schule halt. Und auch dieses große Haus und die wenigen Leute und diese Haushälter und das war alles irgendwie nicht so. Also es war zwar angenehm, aber ich habe auch gesehen halt, wie meine Freunde leben und du hast jetzt eine eigene Wohnung, ne? Sagst du? Ja. Machst du die selbst auch sauber? Ja. Ja, machst du. Keine Putzfrau? Nein. Und du machst die Wäsche selbst? Ja. Also wirklich auch ganz, ganz schlicht alles. Ja, ich habe zwar auch ein eigenes Auto und die Wohnung ist auch relativ gut eingerichtet und alles, aber so, ich gehe dann halt auch mal, wenn ich zum Beispiel losgehe und dann gehe ich halt einfach einkaufen und was sich andere Leute halt nicht leisten können. Ja. Aber dass ich jetzt irgendwie so sagen würde, ich brauche das und ich will diesen Luxus unbedingt mit Haushältern und so. Aber du bist schon ein bescheidenes Mädchen, muss ich sagen. Das kommt schon so rüber. Wie alt ist dein Papa eigentlich geworden? Der ist 65. 65, das ist aber noch kein Alter. Das ist auch noch kein Alter. Geht noch. Ja. Also mir tut das sehr leid, dass dein Vater gestorben ist, Annelie. Und ich glaube, das kann jeder jetzt nachvollziehen, dass da Geld überhaupt keine Rolle spielt und dass man alles Geld der Welt opfern würde, um einen geliebten Menschen wieder zu haben. Auf jeden Fall. Aber geh mal so deinen Weg. Ich glaube, das klingt schon alles ganz gut und ist sicher auch im Sinne von deinem Vater, dass du eine ordentliche Ausbildung machst, dass du nicht überschnappst und dass du nicht zu sehr im Luxus schwelgst und dass du einfach so dein eigenes Leben meisterst. Alles Gute von Herzen. Okay, danke schön. Auf Wiederhören. Tschüss. Hey, ein ganz junger Mann, aber ein ganz junger Mann. Max, 13 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Max. Hi Domian. Na? Reich und unglücklich? Ja. Du hast auch viel Kohle, oder das heißt, deine Familie hat viel Kohle? Ja. Wie viel? Also, mein Vater ist Botschafter. Und also deutscher Botschafter im Ausland? Ja. Ja. Und daher sind wir etwas reicher, wir haben ein ziemlich großes Haus. Und ich habe keine Freunde, also... Aber du rufst mich jetzt aus Deutschland an. Ja. Das heißt, der Papa ist irgendwo in der Welt im Moment? Nee, der ist momentan hier, aber der ist nicht zu Hause. Ach so, aber er hat einen Botschaftsdienst im Moment irgendwo in der Welt. Ja. Und ist quasi nur auf Urlaub hier. Ja. Und du lebst nicht bei ihm im Ausland? Nein. Sondern hier? Ja. Wo lebt deine Mutter? Meine Mutter lebt hier. Die lebt hier? Du lebst hier also mit deiner Mutter zusammen? Ja. Auch mit Geschwistern noch? Nein. Nein. Ich bin Einzelkind. Mhm. So, es, das ist auch damit verbunden, dass, dann, dass deine Eltern sehr wohlhabende Leute sind? Ja. Und du sehr einsam bist? Ja. Wie genau kommt das hier? Kannst du dir das erklären? Ja, also ich kriege von meinen Eltern so ziemlich viel, also eigentlich alles, was ich will. Mhm. Und wie viel Taschengeld kriegst du im Monat? 200 Mark. 200 Mark, das ist für einen 13-Jährigen schon ganz schön, ist gut, ne? Ja. Mhm. Und nebenbei kriege ich halt auch noch ziemlich viel, also eigentlich kann ich mich nicht beschweren und so. Also du musst nur, ich stelle mir das so vor, du musst nur den Finger schnippen, ich hätte gerne dieses und jenes oder hätte gerne so eine Hose oder solche Schuhe oder so, kriegst du es. Ja. Mhm. Mhm. Und das ist dann halt in der Schule, ist es halt schon soweit. Dass so geht, ja, leih mir mal dies, du bist doch so reich, leih mir mal das. Ach so. Und wenn dann Nein kommt, ja, geizig, Bonzenkind, also so. Freunde habe ich keine, außer einen. Es ist bei dir so ähnlich wie bei Lea, die ganz am Anfang angerufen hat. Ich glaube, die habe ich nicht ganz mitgekriegt. Ja, das heißt, bei dir in der Schule sind keine Kinder, keine Jugendlichen, die auch aus sehr reichem Elternhaus kommen. Nein. Da bist du ziemlich alleine. Ja. Und somit zum Außenseiter geworden. Ja. Und bist hin und her gerissen, wenn ich denen das nicht gebe, dann sagen die, er ist geizig. Und wenn ich es gebe, dann, ja, vielleicht, dass du auch angibst damit, ob du protzig bist. Ja. Also, ich sehe auch nicht ein, ihnen das zu geben, weil ich lasse mich nicht kaufen. Mhm. Also, ich will sie nicht kaufen. Ich will keine Freunde kaufen. Ja. Wenn du sagen würdest, gibt es einen wirklich ganz guten Freund? Ja. Der ist auch bei dir in der Klasse? Nein, der ist nicht bei mir in der Klasse. Der ist 2 Jahre älter als ich. Und der sitzt jetzt neben mir. Ach, der ist sogar bei dir? Ja. Im Moment. Ach so. Wie hast du den kennengelernt? Den habe ich damals auf der Rennbahn kennengelernt, von der Deutschen Post AG. Mhm. Sie hatten Karten gewonnen und es war ziemlich langweilig für mich. Und ja, der hat mich dann angesprochen. Mhm. Ja, und dann, wir wohnen halt beide in Bonn. Mhm. Ja, und jetzt sind wir ziemlich gute Freunde, also beste Freunde. Ich meine, immerhin, ne? Du hast einen besten Freund. Ja. Gibst du mir mal eben? Wir reden gleich weiter. Ja, kann ich machen. Wie heißt er? Paul. Paul. Mhm. Ja? Hallo Paul, du bist 15 Jahre alt. Ja. Und der beste Freund von Max. Genau. Bist du auch so reich und aus reichem Elternhaus kommend? Nee, mein Vater ist zwar Informatiker, aber ist auch nicht gerade der Bestverdienende. Nicht der Bestverdienende? Nee. Wie hat sich denn das zwischen euch dann so angebahnt? Wusstest du, dass Max so reich ist, dass die Eltern so viel Kohle haben? Das wusste ich anfangs nicht, aber habe ich dann mitgekriegt. Aber ich habe ihn halt so kennengelernt, dass ich es nicht wusste. Deswegen bin ich nicht mit der Einstellung hingegangen. Ich habe ihn jetzt als besten Freund, weil er Geld hat. Ja. Und dich hat das, als du es dann erfahren hast, auch nicht abgeschreckt? Denn es könnte ja auch so sein, dass man denkt, oh nee, da passe ich in die Kreise, passe ich so nicht rein, da ziehe ich mich lieber mal zurück. Nee, das war nie das Problem. Mhm. Hast du denn noch andere enge Freunde? Ja, halt aus meiner Schule, aber auch keine wirklichen Freunde. Das heißt, es ist schon für euch beide eine tolle Sache und ein recht großes Glück, dass ihr euch so gefunden habt. Genau. Und wirst du denn von der Familie von Max akzeptiert, da du ja nicht aus so hohen Kreisen kommst? Ja gut, ich bin zwar nicht so oft da, aber die Eltern finden mich schon ganz sympathisch und ich verstehe mich auch gut mit denen. Mhm. Nur ist Max ja in einer schwierigen Situation, da in der Schule. Wie beurteilst du das? Ich kümmere mich eigentlich wenig um seine Schule. Ich meine, das ist seine Sache und selbst wenn er eine schlechte Ausbildung hat, Geld hat er ja so oder so. Also ja, das stimmt. Auf jeden Fall, ich mich da ihr seid dicke Freunde. Es ist schön und toll, dass du auch zu dem Max hältst. Finde ich toll. Jetzt haben wir uns kurz kennengelernt, da unsere Zeit jetzt ziemlich schnell fließt, hätte ich gerne den Max nochmal kurz. Ja? Tschüss, Paul. Hi. Sag mal, Max, warst du denn nicht skeptisch bei dem Paul am Anfang, da er ja nun auch nicht so reich ist? Nee, also... Er wusste ja am Anfang noch nicht, dass ich wirklich so reich bin. Naja, aber als er es dann so mitbekommen hatte. Aber stimmt, das, ganz am Anfang war Interesse bei ihm da, ohne dass er wusste, dass du Kohle hast. Ne? Ja. Ja. Redest du denn mit deinen Eltern, mit deiner Mutter über diese Probleme? Nein. Warum nicht? Weil mit meiner Mutter kann man einfach nicht reden. Also mit mir kann man nicht wirklich reden. Sie hat nie Zeit und wenn sie Zeit hat, dann verbringt sie die mit Freunden oder so. Ich bin dann auch selten zu Hause. Das heißt, in der Familie hast du dann auch gar keinen Ansprechpartner? Nee, nicht wirklich. Das läuft alles auf Paul hinaus? Ja. Hast du denn mit ihm jetzt wirklich so ein Verhältnis, dass ihr wirklich wie ganz große Freunde alles miteinander besprechen könnt? Ja. Ja? Ich meine, das ist ja schon ganz viel wert, ne? Mhm. Ganz viel wert. Vielleicht wäre es ja viel besser für dich, wenn du in ein Internat gingst oder wenn du auf eine Schule gehen würdest, wo wirklich mehr so Leute sind aus euren Gesellschaftskreisen. Also, bei mir ist es wie bei dem Typen da vorhin. Also, ich komme nicht wirklich mit... Leuten klar, die auch reich sind. Ach, das auch bei dir auch? Also ich würde mir persönlich lieber sein, nicht reich zu sein, ein normales Leben zu führen. Mhm. Also auch eine richtige Zwickmühle, in der du steckst und ja. eigentlich unglücklich, ne? Ja. Also ein Kind von einem Metzgermeister wärst du vielleicht lieber als von einem Botschafter, einem reichen Botschafter. Ja. Mhm. Ich glaube, da haben wir heute Abend eine ganze Menge so gelernt von vielen von euch, die ihr sehr reich seid, dass das alles nicht so rosig ist. Mhm. Aber ich meine, ich kann bei dir nur nochmal sagen, Max, sei froh, dass du Paul hast. Mhm. Wenn du den nicht hättest, wäre alles noch viel dramatischer. Mhm. Und hege und pflege diese Freundschaft, die ist Goldes wert wahrscheinlich. Mhm. Ne? Ja. Alles Liebe und alles Gute von mir. Kann ich noch jemanden grüßen? Ja, okay. Du bist der Letzte. Ja, ich würde gerne alle Leute aus dem ARD-Chat grüßen und super, dass du die Sendung machst. Dankeschön. Aus dem ARD-Chat? Ja. Was ist das? Das ist ein Chat vom Das Erste. Und ja. Da gehe ich immer hin, da sind viele coole Leute. Achso, du bist einfach nur so mit denen in Kontakt und redest mit denen, ja. Alles Gute, Max. Alles klar. Tschüss. Ciao, Domian. Das war unsere Sendung. Reich und unglücklich, und es gibt offenbar doch sehr viele reiche und gleichzeitig unglückliche Leute. Ich bedanke mich bei euch fürs Mitmachen, auch für das Vertrauen, dass ihr angerufen habt und so offen erzählt habt, und bei euch fürs Zuschauen. Morgen sind wir mit einer freien Themensendung wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche eine gute und schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.